schon im Bad. Senkt euren Blick, wenn ihr euch naht. Und gießt behutsam und gemach heiße Milch nach und nach in die Wanne. Sind ihre Tücher parfümiert? Und geklärt ist das Shampoo schon angerührt? Na, zupft zuerst den Cognac, dann das Ei. Auf jedes Glas jeweils drei. So verlangt sie es. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, Hemden pflegen und erfrischen, dass sich in die Scham sie trägen, einzumischen. Auch die Erzherzogin findet das sehr vernünftig. Das Erdbeermus ist für die Haut. Ich fang schon an, sie zu massieren. Für den Tarn das Sauerkraut. Man muss die Brauen retuschieren. Hier kommt das Kalbfleisch fürs Gesicht. Linkes in dicker Schicht auf die Wangen. Das Rosenwasser wunderbar. Nach 6 Stunden muss man sie frisieren. Das macht die Augen hell und klar. Sie lässt sich täglich Maniküren. Der Fleischsaft, den sie mit Fleisch trinkt, muss bitte so unbedingt vom Filet sein. Unsere Kaiserin soll sich wiegen. Wo ist die Kaiserin? Ich muss sie sprechen. Sie hat ihre Toilette noch nicht beendet, Majestät. Aber sie können mit ihr sprechen. Sie kann sie hören.